Und wenn er Detective Boyce als Freundin bezeichnet, das dauert noch ein paar Jahre. Flüchtige Bekannte, ne? Ja. Hallo und herzlich willkommen zum 9. News-Podcast im Jahr 2015. Heute geht es, wie sollte es anders sein, um die News-Meldungen aus dem August 2015, bzw. Anfang September, alles was in den letzten Wochen seit dem letzten News-Podcast angefallen ist. Und diese ganzen Meldungen, diese Fülle an Informationen, die kann ich euch nicht alleine vortragen, denn mit dabei ist auch an meiner Seite, wie gehabt, der Stargast. Ich begrüße Kevin. Hallo Kevin. Schönen guten Tag, liebe Zuhörer. Viel Spaß beim Zuhören. Und ich begrüße endlich mal wieder mit dabei Bianca. Hallo Bianca. Ja, hallo. Lange nicht gehört. Und dann natürlich noch unser Dauergast hier. Hallo Olli. Ja, hallo liebe Hörer. Und wieso Dauergast? Also eher ich bin festes Teammitglied hier. Ich habe hier so einen Vertrag. Olli wird hier degradiert mitten im Conncast. Wir mobben uns untereinander, müsst ihr wissen. Genau, so ist das hier. Ja gut, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt durch mit ein paar Meldungen aus der Community, beziehungsweise einer Meldung. Da wollte ich euch gerne über ein paar Sachen aus dem Wiki auf dem Laufenden halten. Und zwar, wenn ihr schon mal dort wart in den letzten Wochen oder vielleicht auch schon Monaten. Jeder war mal im Wiki. Dann dürfte euch aufgefallen sein, dass wir dort seit kurzem die Episodenartikel umgestellt haben. Also früher war es ja so, da hießen die Episodenartikel Episode 001 beispielsweise und da wurden jetzt die führenden Nullen entfernt. Also wenn ihr zukünftig nach der ersten Episode sucht, einfach Episode 1 eingeben. Genauso auch bei den Kapiteln, nicht mehr Kapitel 001, sondern Kapitel 1 und alles, was eben dazu und darum gehört. Das ist eine wahnsinnig große Veränderung. Genau, falls ihr damit nicht zurechtkommt, wir haben einen Support eingerichtet. Okay, ja, nein, natürlich nicht. Den kann ich unter kostenfreien Nummer erreichen, 24 Stunden in 7 Tagen. Ja, genau. Woche. Nein, falls ihr damit Probleme habt, einfach im Wiki irgendwie auf eine Diskussionsseite schreiben oder zum Arzt eures Vertrauens gehen. Ja, dann gehen wir über zum nächsten Bereich, direkt zum zweiten Bereich, dem Anime in Deutschland. Da haben wir zu berichten, es gibt neue Folgen. Ach nee, Spaß. Leider nichts zu berichten beim Anime in Deutschland. Wir würden es uns wünschen, aber nichts da. Ja, man kann ja nochmal über den 18. Film sprechen. Der war so toll, der kommt jetzt in jeden News-Podcast dazu. Ja, er ist toll, kauft ihn auf der Konichi oder wenn und ihr danach da nicht hinkommt, 5 Tage später. Genau, Konichi ist ja 18. bis 20. September. Genau. Genau, da werde ich wieder für EMA da sein, seid ihr auch da? Eventuell am 19. muss ich nochmal schauen, wird sich bei mir kurzfristig entscheiden und ich muss erstmal gucken, ob ich überhaupt noch eine Karte bekomme. Also aber ansonsten werde ich auf dem Außengelände rumlaufen. Ich bin nicht da, ne. Ich auch nicht. Tja, halte ich alleine die Fahne hoch und kaufe mir den Detective Conan Film Der Scharfschütze aus einer anderen Dimension, Ichigen no Sniper. Dimensional Sniper. Ich wollte es hören, Kevin, vielen Dank. ja, exklusiv schon im Vorverkauf. Offiziell gibt's den ja erst am 25. Am 25., also am Freitag drauf zu kaufen. Gerne auch über den Wikishop vorbestellen. Das wird uns sehr freuen und macht uns stolz und glücklich und froh. Lasst uns froh und munter sein. Und genau so ist auf es. Den Conan-Film freuen. Lustig, tralalala. Bald ist Conan endlich da. Ja. Okay, machen wir weiter? Genau. Nachdem wir jetzt schon in Weihnachtsstimmung verfallen sind, was haben wir da vor uns, was so mit Weihnachten gar nichts zu tun hat? Gewinnspiel? Genau, nee, ausnahmsweise nicht. Kommt bald. Es geht über zum Manga in Deutschland. Da haben wir was zu berichten zum Conan-Krimi-Sommer. Der geht ja immer noch weiter und weiter und weiter. Ja. Die 5. Runde ist gestartet und auch mittlerweile schon wieder abgeschlossen. Da ging es um den Fall Genta wird Augenzeuge und jeder Fan des deutschen Animes, der wird sich daran erinnern, das war der Fall, wo Genta besonders verdächtig sich verhält, wo ihm ein Buchstabe fast auf den Kopf fällt. Wo er nichts isst. Genau, also ich weiß gar nicht, wie man den Fall noch besser beschreiben könnte. Nicht in der Schule oder irgendwie, oder wollte ich alleine nach Hause laufen, irgendwie sowas. Ja. Ja, klettert über die Mauer, anstatt das Tor daneben so dran zu nehmen, und verkriecht sich zitternd unter seiner Bettdecke, schaut sich immer nervös um, also. Ja, ich musste erstmal an den Fall denken, wo ja Genta in dem Parkhaus ist. Ja, genau, mit der Elf. Und mit dem Fußball rumschießt und auf einmal, dass Genta ja der Täter ist. Genau, das... Aber Philipp hat mich dann sehr schnell belehrt, eines Besseren natürlich. Aber ich war auch muss ich zugeben, mein erster Gedanke, Genta wird Augenzeuge, da fällt einem bei Genta natürlich sofort der Fall ein, wo er der Täter ist. Der aktuelle. Mit dem Deutschen. Genau. So war es doch. Ja. Ludger Heinen. Ja, in der Tiefgarage. So, ne? Ja, irgendwie Müller bestimmt. Nein, Ludger Heinen. Ja. Ah. Oh, stimmt. Mensch, Olli, du bist ja... Olli hat nochmal den ganzen Manga durchgelesen in letzter Zeit, ich merke es. Ja. Nee, er hat nochmal sich auf den Cast vorbereitet und genau die Stellen, die wir ansprechen könnten, nochmal. Genau, er wusste, worum es hier heute geht. Ja, ich habe einen Blick in die Glaskugel geworfen. Oh, sehr gut, immer sehr gut, ja, genau. Das wird nicht überall angesehen, aber im Conan-Cast sehr wohl. Ja, genau, beim Conan-Krimi-Sommer konnte man ja wieder zwei Detektiv-Conan-Fan-Pakete gewinnen. Unter anderem war mit dabei der Detektiv auf hoher See Teil 2, der Manga-Band oder Anime-Film-Comic, wie es hier heißt, leider ohne Bindestriche, also Anime-Film-Comic, naja, konnte man dort schon vorab gewinnen. Ja, und es geht natürlich weiter. Nähere Informationen gibt es dann dazu auf conannews.org. Und später dann im News-Podcast Nummer 10 2015. Natürlich. Wie sollte es anders sein? Ja, wir haben ja den ersten Band mittlerweile hier. Und ja, wie fandet ihr es denn mal, einen kompletten Band so komplett in Farbe zu sehen? Ich muss dazu sagen, ich habe bisher nur den ersten Band. Der zweite ist ja auch, wie wir noch berichten wollen werden und jetzt tun, am 3. September 2015 offiziell auch in Deutschland erschienen. Also beide Bände aktuell verfügbar. Ich habe bisher nur den ersten Band und wir werden dazu natürlich auch noch einen speziellen Conan-Cast machen zu beiden Bänden. Ich habe noch nicht reingelesen in den ersten Band, weil ich gerne beide Bände am Stück haben möchte. Aber ich habe natürlich schon ein bisschen durchgeblättert und muss sagen, wie auch schon im letzten Cast, die Farbqualität ist sehr gut und für den Preis unschlagbar. Also gute Vorzeichen. Ich hoffe, es gefällt mir dann genauso gut, wie wenn ich ihn dann gelesen habe. Also das sind natürlich die wichtigsten Punkte. Preis 1A, Leistung auch 1A, in Vollfarbe für so wenig Geld. Mehr will man eigentlich kaum noch haben. Ich möchte aber ungern den speziellen Conan-Cast ein paar Informationen vorwegnehmen. Allerdings hat mir der Band, den ich gelesen habe, gut gefallen. Mehr sage ich erstmal so nicht. Ja, klinke ich mich auch ganz kurz ein. Ich habe ja erst gedacht, so, man kennt ja den Film im Vorfeld und dann den Manga ohne die bewegten Bilder, ob das weniger actionreich ist, aber nein, so war es nicht. Also es lohnt sich trotzdem, den Band zu lesen. Sehr spannend. Ich finde, gerade dadurch, dass man den Film schon gesehen hat, kann man sich die Bewegungen automatisch besser vorstellen. Das stimmt, ja. So ging es mir auch. Weil ich ja genau wusste, wie es jetzt im Film die Szene war, wie sie sich so bewegen. Ich habe den Film oft gesehen, muss ich sagen. Und das sage ich auch beim speziellen Cast nochmal. Später. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man beim Lesen noch mehr die Stimmen im Ohr hat als beim Manga. Hat man. Definitiv. Weil es ja auch so geschrieben ist, wie sie dann ja sprechen. Naja, wir gehen nochmal in einem speziellen Cast darauf ein, haben noch ein paar weitere Meldungen hier im Gepäck. Deswegen belassen wir es dabei und schreiten voran in die spoilerfreie Zone. Also alle Spoiler-Fanatiker, die wirklich überhaupt nicht ansatzweise gespoilert werden wollen, die dürfen jetzt schon abschalten. Ansonsten bleibt gerne dran. Wir würden uns freuen. Wir haben noch eine spoilerfreie Zone. Ja, genau. Die ist ja. Ja, die wirklich überhaupt nicht gespoilert werden wollen. Dann seid ihr ja noch verrückter als ich. Also, dann sollten sie gar nicht den Cast hören. Ja, dann jetzt aber wirklich schleunigst raus hier. Was seid ihr überhaupt hier? Wir fangen an mit den Einschaltquoten von Detective Conan aus den letzten Wochen. Da habe ich mir wieder die Mühe gemacht, ein bisschen was zusammengefasst, wie denn Detective Conan sich in den letzten Wochen so verhalten hat. Und man muss sagen, es war doch schon beim letzten Mal hatten wir berichtet, sehr durchschnittlich, unterdurchschnittlich fast. Jetzt hat sich auch nicht wirklich gebessert in den letzten Wochen. Also es ist ein bisschen kritisch, sage ich mal. Also die Quoten liegen um die 7-8%, wenn überhaupt. Eigentlich eher 7%. Ja, ja. Und ja, man muss sagen... Einmal nur 5,7. Ich meine, es ist ein Fehler, ja, aber Fehler müssen ja nicht immer schlecht sein. Na, nicht unbedingt. Also wir hatten jetzt auch gerade in letzter Zeit einige gute Manga-Episoden dabei. Ja, genau. Einige sehr spannende Episoden. Das scheint nicht zu jucken, ja. Ja, deshalb kann man nur hoffen, dass die ganzen Japaner in den Sommerferien waren und deshalb leider Ja, aber man muss ehrlich konnten. Sagen, auch One Piece oder so, 8% ungefähr, das ist auch nicht der super Himmel. Man muss aber dazu sagen, One Piece hatte früher, als Active Colin noch gut war, hatten die immer um die 5% und die sind jetzt in den letzten Wochen oder Monaten aus dem Loch unten rausgekommen und deutlich nach oben gekrochen. Genauso ging es auch bei Dragon Ball Kai beziehungsweise jetzt Dragon Ball Super ist ja angelaufen. Die machen auch deutliche Sprünge nach oben in letzter Zeit. Also die kämpfen auch jetzt mit Detective Conan. Wobei Detective Conan gegen Sangoku auf kämpferischer Ebene keine Chance hätte. Mhm. Aber bei den Quoten bisher eigentlich ja, jetzt wird's kritisch. Naja, bleibt abzuwarten. Also man konnte sich paar Mal den zweiten Platz sichern im Ranking. Aber das auch nur, wenn andere starke Serien wie eben One Piece, Dragon Ball Kai oder was da eben noch so ist. Ja, die waren eher schwach, aber ja. Aber wenn solche Serien nicht ausgestrahlt wurden in der Woche, weil sie gerade pausiert haben, dann hatte Detective Conan eine Chance. Und ja, man kann ja nicht immer darauf hoffen, dass andere Serien pausieren. Das ist leider nicht der Fall. Es wurde ja auch angemerkt, ob das eventuell mit der Pause in der Shonen Sunday zusammenhängt, weil ja die Kapitel weniger wurden und man dadurch vielleicht weniger Leute erreicht hat. Man weiß es nicht. Ja, genau. Aber Detective Conan läuft jetzt schon wieder ein paar Wochen. Und vor allem, Conan ist ja nicht erst seit einer Woche auf Sendung. Das weiß nee? Man. Conan läuft einfach und von daher finde ich es besorgniserregend. Ich habe keine Angst, aber Sorge. Also ich finde, die Quoten sind immer noch nicht schlecht. Vergleicht man das jetzt mal mit den Quoten, die Detektiv Conan wahrscheinlich in Deutschland erreichen würde. Deshalb würde ich mir eher Sorgen machen, wenn es noch weiter abfällt. Aber wieso eigentlich? Die Serie hat so viel Potenzial, die hat so viele junge Fans, die damals noch gar nicht geboren waren. Sie hat so viele alte Fans. Ja, vor allem, ja eben, die alten Fans. Wir arbeiten mittlerweile alle und ich denke, in Japan fängt man auch irgendwann an zu arbeiten. Ach, und so. Echt? Möglicherweise, ich bin mit der japanischen Kultur nicht ganz vertraut, aber ich vertraue darauf, dass auch sie Geld brauchen und dann eben auch nicht immer Detektiv Conan schauen können. Oh. Oder Doraemon oder Yokai Watch aber oder irgendwas anderes. Man muss sagen, an einem Samstag um 18 Uhr könnte man schon mal frei haben. Könnte ich weiß nicht, man, wie das in Japan ist. Ja, aber vielleicht geht vielleicht dann trifft ja. man da aber genau seine Freunde. Ich habe die letzten drei Wochen am Wochenende gearbeitet, ja? Also, ja, aber die Menschen, die, also ich sag mal, der Großteil der Menschen arbeitet hier in Deutschland von Montag bis Freitag, dann könnte man am Samstag schon frei haben. Ich weiß nicht, in Japan ist ja die Arbeitsmoral ja sowieso eine andere, da arbeiten die ja 50 bis 60 Wochenstunden oder was weiß ich was. Ist der prozentuale Anteil, also wenn die keine Zeit haben, Content zu gucken, haben die wahrscheinlich auch keine Zeit, um One Piece zu gucken, also, ja. Man weiß es nicht. Vielleicht kommt ja irgendeiner der Hörer zufällig gerade in Japan oder so und kennt sich da ein bisschen aus. Ja, wenn ihr in Japan seid, unbedingt irgendwo den Hotelfernseher anmachen und Detektiv Conan gucken. Erstmal für bezahlen. Ich glaube, das bringt leider nicht viel. Das ist ja wahrscheinlich genau wie hier, dass das nur an sehr wenigen Haushalten gemessen wird. Eine Quotenbox, davon kann man ausgehen, dass in Japan ähnlich verfahren wird. Außer, sie sind technologisch so fortgeschritten, und so NSA-freundlich, dass sie in jedem Fernseher gleich mal gucken, was er denn so guckt. Man mag ja annehmen, dass Japan so weit vorne ist bei der Technik, denkt man immer. Aber sag mal, wenn du irgendeinem Südamerikaner sagst, Deutschland, dann denken die auch, technisch ganz weit vorgeschritten, aber hier wird auch nur 5000 Boxen, oder wie viel sagtest du? Ja, aufgestellt. 5000, ja. Und das möge man ja sonst auch nicht vermuten. Naja. Nur naja. Gut. Gehen wir weiter zu einer nächsten Meldung in der spoilerfreien Zone. Und zwar gab es bei der Shonen Sunday, die ja vielen bekannt sein dürfte als das Magazin, in dem Detektiv Conan seit 1994 läuft in Japan, dort gab es eine Umstrukturierung. Und zwar gibt es dort einen neuen Chefredakteur, der heißt Takenori Ichihara. Und der hat mal einen radikalen Umbruch angestrebt, ob er mittlerweile schon in Gang ist. Wahrscheinlich hinter den Kulissen schon, vor den Kulissen noch nicht so sehr. Genau. Er hat angekündigt, dass er einige Serien oder viele Serien auf den Prüfstand stellen will, einige alte Serien beendet werden könnten und neuen Autoren die Plattform geboten werden soll, damit sie sich auch bewähren können. Ja, wenn das immer von einer Zeitschrift kommt, die ja immer darauf auch angelegt war, die etablierten Serien zu bewerben, wie zum Beispiel im Conan, der ja, okay, es war auch Gosho Aoyama ja im Krankenhaus und im Flughafen wurde umbenannt, aber dass Conan immer wieder auf dem Cover war, hochpräsentiert, das passt ja so gar nicht zu seinen aktuellen Äußerungen, wie ich finde. Ja, auch im Kommentarbereich bei uns ging es ja schon heiß her, was denn jetzt beendet werden könnte und was weiterläuft. Ich meine, Detektiv Conan ist ja klar eine der beliebtesten japanischen Serien, auch wenn der Anime momentan ein bisschen bröckelt, wie man ja sagen muss. So ehrlich müssen wir ja sein mit der Serie. Detektiv Conan war aber zigmal auf dem Cover, wurde immer groß gefeiert. Aoyama gerade erst zurückgekehrt und großes Comeback gefeiert, muss man ja wirklich sagen. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass Detektiv Conan enden wird. Aber einige andere Serien dürfen durchaus kritischer betrachtet werden. Und ich finde es ja gut, dass man sich jetzt hinsetzt und überlegt, wie kann man das Magazin wieder attraktiver machen. Ich meine, die Verkaufszahlen sind in den letzten Monaten oder Jahren kontinuierlich gesunken. Mittlerweile werden, keine Ahnung, 300.000 Stück oder 400.000 Exemplare pro Woche verkauft. Vor, ich glaube, 2005 oder so waren das noch ungefähr 2 Millionen. Also da ist nur noch ein Fünftel da, 20%. Das ist besorgniserregend eigentlich. Die Japaner haben fast schon, heute liest das, nicht mehr so fast gerne. Angst von haben. Also 20% sind noch da. Ja, wo sind die anderen 80% hin? Zur Shonen Jump? Nee, die haben auch mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Okay. Also alle Magazine, soweit ich das die großen Magazine überprüft habe, haben damit zu kämpfen. Die Shonen Sunday ist da kein Einzelfall. Aber man muss sich natürlich eben neue Strategien überlegen. Ich denke, auf Smartphones und so weiter das zu packen. Ich wollte genau darauf jetzt hinaus. Dürfte eine Strategie sein. Man muss ein paar gute Apps entwickeln. Der Verlag muss irgendwelche Apps entwickeln. Die müssen einfach zu bedienen sein, gute Kontraste bieten, gute Preise bieten. Und dann kann man auch so wieder an Geld kommen. Man kann legale Wege öffnen, Geld verdienen, gutes Geld und den Nutzer weiterhin an die Zeitschrift bieten. Online, ja. Vielleicht wäre auch eine Idee, dass man sagt, man zahlt einen Preis, einen Grundpreis für die ganze Zeitschrift online. Oder aber man sagt, hey, wenn jemand nur ein Kapitel möchte, dann zahlt er eben nur einen Bruchteil und bekommt eben auch nur das eine Kapitel, das er möchte. Ja. Was ich eine gute Idee fände. Und wenn ich so eine Zeitschrift hätte, auch umsetzen würde. Aber das machen ja diverse Zeitungen schon. Ja, genau. In Deutschland ist das ja schon Gang und gäbe. Ja, aber noch nicht so in der Mitte der Gesellschaft angekommen, aber trotzdem existent, ja. Es gab ja vor einiger Zeit, das ist auch, glaube ich, schon ein paar Monate her, mal eine Aktion, wo die Shonen Sunday auf ihrer Website einige Kapitel kostenlos zur Verfügung gestellt hat, dass man sich da mal reinlesen konnte, aber eben nur so für 2-3 Wochen, dass man danach dann wieder kaufen muss. Aufs Magazin angewiesen war. Legitim, sag ich mal. Ja, die müssen ja Geld verdienen. Eben. Klar, wir können ja nicht alles kostenlos ins Internet stellen. In so einer Gratis-Gesellschaft leben wir leider nicht. Aber wenn er jetzt neue Wege gehen will, darf man gespannt sein, was es dann damit auf sich hat. Vielleicht auch eine kleine Umstellung für Detektiv Conan. Es wurde auch schon gemutmaßt. Stellen streichen? Nee, da wollte ich gar nicht darauf hinaus, dass Detektiv Conan vielleicht auch einen Zeitplan bekommen haben könnte, beziehungsweise Aoyama. Wann oder in welchem Rahmen er die Serie beenden sollte, glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, aber die Option steht ja im Raum. Und gerade nach den aktuellen Ankündigungen mehr denn je, sage ich mal. Mhm. Wenn er neue Zeichner ins Blatt holen will. Wenn er alle etablierten Zeichner rausschmeißen würde, dann würde das Magazin erstmal keiner mehr kaufen. Und dann müssen wir halt schauen, wie sich das so entwickelt. Wie die Serien überhaupt ankommen. Oder sind, oder neue Menschen, neues Glück. Name kennt keiner. Also wenn dann nur noch Shonen Sunday der bekannte Name ist, ja, wird schwierig. Schwieriger. Glaubt ihr denn, dass Detektiv Conan eingestellt werden könnte in den nächsten Monaten, Jahren? No way. Also, nein, ich denke nicht, weil die Serie würde jetzt nicht schon seit über 20 Jahren laufen, wenn sie nicht verdammt viel Geld bringen würde. Hätte Gosho ja den Vertrag mit Shonen Sunday nicht, dann hätte er die Serie schon viel, viel früher beendet. Gut, was beinhaltet so ein Vertrag? Mit einem Mangaka? Nee, es geht, glaube ich, darum, eben für wie viele Jahre oder Monate du dich verpflichtest oder für wie viele Kapitel. Und ich glaube, dass der Vertrag von Gosho immer, immer weiter verlängert wurde, weil brachte von ja Gosho? Gut Geld. Nicht vom Verlag? Ja, der Vertrag vom Verlag mit Gosho eben. Ja, nee, dass der Verlag eher sagte, hey, mach mal länger. Wir wissen von Gosho auch, ja, aber ja schon lange, dass Conan eigentlich keine lange Serie gewesen war, ist. Das ist ja bei allen Langzeitserien so, dass sie am Anfang gar auf solche Ebene geplant waren. Aber ja, aber das meine ich ja. Also der kriegt dann immer wieder einen neuen Vertrag, wo die sagen, ja, hier bitte noch 20 Kapitel mehr oder noch 3 Bände ja, aber, mehr. Ja, aber so einfach ist das ja nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist ja, also, so kann man sich das als Laie vorstellen. Ja, aber ja, da läuft ja wirklich viel. Da sind ja nicht nur, er sagt ja nicht nur, hey, hier kriegst du Geld, zeichnest du mehr, sondern es läuft ja auch Lizenzverträge. Der Name Meitante Conan wird ja verkauft an die Zeitschrift und auch an TMS, an die Filme herstellen und so. Ja klar, so aber es Detail ist gehen, eben immer auf Jahre befristet. Ja, aber er kann sich jetzt ja auch nicht einfach hinstellen und wie Stefan Raab sagen, ich höre zum Jahresende auf. Guck mal, nee, wie ihr zurechtkommt mit Detektiv Conan. Also ich denke mal, ich stelle mir das so vor, die haben irgendwie 1994 oder 93, keine Ahnung wann, den Vertrag geschlossen, dass er die Serie zeichnet und dann pauschal pro Kapitel so und so viel Geld bekommt und dann wurde es nach den Jahren immer wieder aktualisiert. Oder ja, hat er gesagt, komm, wenn ich jetzt hier nur 5 Yen krieg für ein Kapitel, dann mache ich nicht weiter. Und dann haben die gesagt, okay, dann kriegst du eben 6. So in etwa. Und dann war es in Ordnung. Ja, dann war es in Ordnung, ja. Ja. Quatsch, natürlich nicht, aber ihr wisst, worauf wir hinaus wollen. Und ich finde, er hat es auch ganz gut erklärt, ja. Nun denn, viel um Gosho Aoyama geredet, viel um den Manga geredet. Reden wir doch mal über den Manga weiter, aber etwas anders als zuvor. Auf Japanisch? Ja, so in etwa. Und zwar ist in Japan der neue Band 87 erschienen. Der wurde, glaube ich, schon für Deutschland angekündigt. Nee. 86 wurde angekündigt für Januar 2016. Dann dürfen wir mit dem 87. im April, März, April rum, 2016 rechnen. Ich glaube, der 3-Monats-Rhythmus ist ja momentan noch zugange. Mal schauen, wie das dann mit der Pause zurechtkommt. Aber erstmal zu den japanischen Daten. Der ist, Band 87 ist im August 2015, ich wollte gerade 17 sagen, das ist ein bisschen hin, erschienen und enthält wie gewohnt 11 Kapitel. Zuvor wurde ja spekuliert, ob der Band nicht nur 9 Kapitel enthält. Aber das wurde jetzt entkräftigt, also er enthält wie alle anderen Bände auch, also nicht alle, aber wie der überwiegende Teil auch wieder 11 Kapitel. Und ja, genau. Ja, was gibt's zu sagen? 11 Kapitel, 11 neue spannende Abenteuer mit Conan und seinen Freunden. Und na, 11 Kapitel bedeutet ja nicht gleich 11 Abenteuer, so ein Fall. Und wenn er Detective Voice als Freunde bezeichnet, das dauert noch ein paar Jahre. Flüchtige Bekannte, ne? Ja. Nee, aber wir haben ja auch gerade eine Umfrage dazu laufen, nicht wahr? Im Newsblog. Stimmt, ja, bei uns auf Conan News, welcher Detective Voice Mitglieder am beliebtesten ist. Momentan liegt ja Ayumi vorne. Hab ich auch für abgestimmt? Ich weiß gar nicht mehr, für wen ich abgestimmt habe, aber es dürfte. Ist ja egal. Also, ist ja egal. Nein, wir möchten gerne hochrecherchieren und investigativ an die Sache herangehen. Ich möchte nur sagen, jede Stimme zählt, nur eben nicht die von Philipp. Vielleicht darf er ja gar nicht abstimmen als Mitarbeiter. Genau, ich stimme nochmal ab. Ja. Mache jetzt mal schnell. Ich stimme für Genta. So, zack. Genta ist immer noch hinten. Ja, na gut. Wunderbar. Mit Genta Augenzeuge seiner Niederlage. Ja. Augenzeuge, ja, ja. Sehr nicht schön. Schlecht, Olli. Wir buchen dich auch nächstes Mal wieder, wenn es heißt Colin Cast. Übrigens, im Schlüsselloch von Band 87 befindet sich die gute Sakura Ko Yonehara, die ja einigen schon bekannt sein dürfte. Kennst du die, Kevin? Ja, sogar ich. Ja? Ja, klar. Ja, klar. Kommt da im Vampirfall vor, soweit ich weiß, ne? Ja. Aber nicht nur... Und die war schon ein zweites Mal zu sehen, oder nicht? Ich weiß aber gar nicht mehr, wo. Die taucht ja häufiger mal auf. Ah, beim Debüt von Haneda war sie doch auch mit dabei. Da, wo die Leiche da oben hängt, gefunden wurde von Yumi und Naeko. Ja, ja. Und sie, Sakura Koyonehara, hat doch die Leiche gefunden. Und das war, genau, da war sie auch mit dabei. Ja, und dann hat sie ja Yumi oder Naeko angerufen, weil sie sie ja kennt. Die sind ja irgendwie befreundet oder gingen mal in die gleiche Klasse oder so war das ja. Also, das ist dann Expertenwissen. Hast dich nicht gut vorbereitet, Olli. Oh, muss mich ja nicht rechtfertigen hier. Nein, musst du nicht. Ja gut, sie ist im Schlüsselloch. Werden wir dann auch sehen im April, März, Mai. Ich freue mich immer noch davon, dass ich mal in Band 88 im Schlüsselloch bin, aber ich wurde noch nicht angefragt für ein Foto. Ach, schade eigentlich, ne? Ja. Dann also, vielleicht eher Philipp in seinem Conan-Outfit. Das wäre eine Idee. Ja. Ja, das ist eine gute Keine Idee. Gute? Wir schicken das Bild von Philipp an Gosho Aoyama und sagen, der muss mal ins Schlüsselloch. Ich druck das aus, pack es hinten, kleb's auf die Postkarte hinten drauf und dann geht's ab die Post. Ema, Stichwort, wie war das noch? Gute Besserung, Aoyama. Genau. Und dann kriegt er den Brief und dann sieht er, Mensch, das ist ja genial. Und dann packt es hinten ins Schlüsselloch. Ja. Ja. So am Finale dann. Kommt dann auch nochmal ein neuer Band. Charakter. Neuer Charakter. Ja, ja. Ein Fall mit Conan, der gar nicht Conan ist, sondern nur so ein Conan-Cosplayer. Mhm. Könnte fast so eine Short-Story-Ausgabe sein. Ja. Es gab ja schon zwei Fälle, wo sich jemand als Kokoro ausgegeben hat. Also so abwegig ist das ja gar nicht. Einmal den Kokoros Doppelgänger, der aus dem deutschen Anime. Und dann den Kokoro ist ein guter Mensch, der irgendwie in den letzten Bänden irgendwo war. Ist noch nicht so lange her. Ja, wo Kokoro der alten Dame immer geholfen hat. Und so. Da war doch irgendwie der Ventilator, war doch irgendwie der Trick da, oder nicht? Wie war das noch? Ja, der Ventilator und eine Fernbedienung, glaube ich. Ja, genau. Irgendwie so. Ja, irgendwie. Apropos, ich warte immer noch darauf, dass von Aoyama mal irgendeine Antwort auf unsere Postkarten kommt. Ja, ich habe glaube, keine erhalten. Das wird nichts. Er kann ja wenigstens mal Danke sagen. Ja, genau so in deutschen Buchstaben. Ja, aber für Alligator, Danke sei wird er nicht, glaube ich, extra eine Postkarte schreiben. Mhm. Ja, an jeden Einzelnen am besten. An jeden Einzelnen, ja. Weil ihr auch alle hingeschrieben habt, was eure Adresse ist, ne? Ja. Ja, dann kriegt ihr jetzt immer Werbeflyer von Ema zugeschickt. Oh, schön. Ah, nein, natürlich nicht. Nee, aber wir wissen ja nicht mal, ob er die erhalten hat. Das würde mich schon mal interessieren. Vielleicht kommt es ja irgendwann mal vorne im Manga hier, schreibt die euer Aoyama. Die wurden im Flugzeug hingeschickt, aber da war auch das Gemälde drin, die Sonnenblumen, und dann wurde das von Kaito Kid entführt. Ja. Ach, nein! Ja, die neue Aktion der Conan News. Also wenn ihr wissen wollt, wo die Postkarten sind, unbedingt Film 19 anschauen, wenn der dann in Deutschland rauskommt. Ja, dann wird das... Ja. Kreativ, nicht schlecht, ne? Ja. Okay, wir sind durch mit der spoilerfreien Zone. Machen wir mal ein bisschen weiter hier. Tschüss, Kevin. Tschüss, Kevin. Ja, ich gehe heute sogar freiwillig, weil ich Hunger habe. Also, ihr braucht mich gar nicht zurückhalten. Ja, willst du eine salzige Suppe essen? Ein Ramen? Nein, ich möchte nicht. Ja. Oh. Ich wünsche euch aber noch viel Spaß. Aber das Ramen ist doch zum Sterben schön. Zum Sterben köstlich, ja. Darum geht's dann später. Erstmal gehen wir jetzt ins Sushi-Go-Round. Sushi wäre auch nicht schlecht. Aber ich begnüge mich mit Nudeln. Vielen Dank. Tschüss, Kevin. Geh. Okay, dann. Oder eine Bento-Box. Guten Appetit. Alles möglich. Itadakimasu. Ja, genau. Kevin nimmt das Lunchbox-Faxgerät. Ja, das Essen ist sogar echt. Und nimmt dann 3D-Drucker und druckt sich dann seine Frühlingsrollen. Oh, ciao. So, und jetzt gehen auch bitte alle, die nicht gespoilert werden möchten, weil wir wollen es am Ende nicht schuld sein. Auch wenn ihr keinen Hunger habt. Genau, aber ist nur eine Filler-Folge, also könnt ihr ruhig dabei bleiben. Wir hatten ja in den letzten Wochen im japanischen Anime 2 Wiederholungen und eine Filler-Folge, die Episode 789, die Wettervorhersage der Königin, die ich leider nicht gesehen habe, aber ich bin mir sicher, ihr habt sie gesehen. Und worum ging es denn da, Bianca? Ja, worum ging es? Also, wie so oft sitzt Kogoro als Gast in einer Fernsehshow, diesmal in einer Wettervorhersage, bei einer Frau, die angeblich immer zu 100% richtig liegt, die aber, wer hätte es anders gedacht, zu ihren Mitarbeitern eine ziemlich blöde Kuh ist und natürlich in dieser Folge stirbt. Ja, und irgendjemand zwar, muss ja sterben, ne? Ja. Ja, sind die drei Hauptverdächtigen ihr Manager, der TV-Produzent von Nichiyori TV und die Assistenzdirektorin, die als letzte nochmal das Bühnenbild kontrolliert hatte. Was ist nun passiert? Also, es gab ein interessantes Geräusch, das alle hat aufschrecken lassen. Und als man diesem Geräusch gefolgt ist, zur Bühne, die auf der ersten Etage lag, kurz vor einem Treppengeländer, sah man, dass dieses Geländer gebrochen war und die Wetterqueen runtergefallen war und natürlich gestorben war. So, Frage, was war passiert? Kogoro hat vorher schön angegeben, dass er jeden Fall innerhalb von einer Stunde lösen kann, hat auch selbst viel gearbeitet und ohne dass Conan was dazu gesagt hat, gab die angebliche Täterin ein Geständnis ab. Doch der Fall war noch nicht zu Ende, denn Conan griff ein, narkotisierte Kogoro und der wahre Täter wurde erst gefunden. Zu viel spoilern möchte ich nicht, denn ihr habt die Folge entweder schon gesehen oder noch nicht. Was ich dazu sagen kann, ist, wie ich die Folge bewerte. Und ich würde sie jetzt nicht in den höchsten Tönen loben. Es ist ein Filler-Fall, gar nicht mal so ein interessanter. Wie gesagt, vier Leute, einer stirbt, drei Verdächtige. Und selbst wenn es dann doch zwei beschuldigte Täter gab, die auch ein Geständnis abgeliefert haben, fand ich den Fall nicht so interessant. Vor allem fand ich ihn auch ziemlich leicht zu lösen, aber ich kann auch ein klein bisschen Japanisch. Wer wirklich nur recht wenig Japanisch kann, sollte auch in der Lage dazu sein, die Sterbebotschaft zu lösen. Deshalb fand ich den Fall zu einfach und würde ihm allerhöchstens 2 von 5 Schneeflocken geben. Ja, ich habe die Episode ebenfalls gesehen, fand die Konzeption sehr interessant. So Kogoro gegen Wetterkönigin, wie sie sich da am Wetteifern sind und dann, ja, so der typische Filmalltag, was man so mitkriegt und dann halt, ja, zunächst ein Unfall und vielleicht doch Mord. Dann kam mal wieder eine Dying Message, auch länger her, dass wir das hatten. Habe ich gedacht, ja, da entwickelt sich was draus und hab gedacht, ja, es wird eigentlich so für eine Füllerfolge bestimmt, kann da was Gutes draus werden. Naja, war dann jetzt leider nicht so vom Hocker hauen, die ganze Geschichte, und hat sich dann halt doch nicht so stark herauskristallisiert, dass sie jetzt in die besseren Etagen der Füller-Episoden zählt. Und ist aber auch keine Episode, die ich abgrundtief schlecht finde und denke, man muss sie sich gar nicht angucken. Von daher bin ich mal mit meiner Bewertung im Mittelmaß und sage, dass man sie sich ruhig mal anschauen könnte. Und vergebe 3 von 5 Filmsetting. Ja, dann kam in den letzten beiden Wochen am 22. und 29. August noch die Wiederholung der Episode 84 und 85, also der deutschen Episoden 84, 85, Gefährliche Töne, Teil 1 und Teil 2, dürfte euch sicherlich auch noch geläufig sein. Am 5. September lief die Episode 790, Baker Tennis, großer Blutaufschlag. Am 12. September kommt die Episode 791, Kommissar Takagi entkommt mit Handschellen. Das sind übrigens beides wieder Filler-Episoden, also 3 Filler-Episoden hintereinander hätten wir dann mit der Königin zusammen. Und am 19. und 26. September geht es dann weiter mit den Episoden 792, 793, 3 erste Entdeckungen oder Entdecker, Teil 1 und Teil 2. Das ist dann wieder ein Manga-Fall, und zwar wird dort ein Fall aus Band 86 umgesetzt, wo es dann auch um Rum geht. Also da erhalten wir ein paar weitere Informationen zu ihm, und Rum solltet ihr vielleicht schon mal gehört haben, am Ende des der scharlachroten Rückkehr wurde er ja angeteasert. Jetzt geht es dann in den beiden Episoden ein bisschen weiter. Genau. Wurde ja auch mal Zeit, ne? Ist ja immer ein bisschen nervig, dann kommt immer nur eine kurze Nachricht, dann kommt gar nichts mehr. Da kann man das schon mal vergessen. So ist es bei Detective Conan, hat die Serie leider an sich immer ein paar kleine Informationen. Nur nichts Großes, aber man hofft immer noch, dass wieder was kommt. Und manchmal ist auch was Überraschendes dabei. Ja, gut, dann machen wir direkt weiter mit dem Manga in Japan. Da haben wir wieder drei neue Kapitel zu besprechen. 928, 929 und 930. Da geht es wieder um ein Ramen-Restaurant, das wir schon kennen. Nicht wahr, Olli? Ja, sehr schön ist es diesmal sogar, dass man ein altes Setting wieder aufgreift. Ich glaube, das hatten wir irgendwann schon mal. So diesen Effekt, Mensch, altes da... Altes Setting? Ja, wo ich da... Keine Ahnung. Wäre mir jetzt nicht eingefallen, aber bestimmt hatten wir das schon mal. Also, vielleicht ist es auch nur irgendwie, dass es mit einem Charakter oder so war, wo ich dann dachte, ach, den kennt man ja noch mit der guten Yonehara. Ja, das war auch schön. Und genauso schön ist auch mit dem Ramen-Restaurant, dass es jetzt wieder auftaucht. Genau, denn die Leute, die damals in dem Fall zugeben Band waren, die das 73, das Restaurant betrieben haben, die betreiben das auch heute noch und mit Erfolg. Nun geht es halt diesmal nicht darum, dass Kogoro und Conan dort hingehen und was essen, sondern diesmal geht Conan dort zusammen mit Sera, Sonoko und Ran hin. Und ja, die wollen halt, wie Kevin gerade auch, mal gemütlich Ramen essen und haben davon halt gehört, dass das sehr gut dort sein soll. Conan kann da ja aus Erfahrung sprechen. Und ja, ähnlich wie letztes Mal auch sind, ich glaube, drei Leute anwesend und ja, tauschen sich so ein bisschen aus und ich weiß gar nicht, ob die sich da schon so ein bisschen feindgesinnt sind, so ein bisschen böse sich austauschen, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Na jedenfalls kommen dann auch noch Yumi und Naeko mit vorbei. Oder weiß gar nicht, wie sie da jetzt genau gekommen sind. Jedenfalls sind die dann halt auch in diesem Ramen-Restaurant und alle wundern sich natürlich erstmal, warum die beiden hier sind. Und dann, ja, erzählen sie so ein bisschen allgemein. Und Yumi erzählt dann halt, dass sie im Prinzip hier sind, weil sie einen flüchtigen Täter verfolgen. Und zwar hat sich der Fall damals so abgespielt, dass Naeko sozusagen den Täter von der einen Seite verfolgt hat und Yumi von der anderen. Also sie sind sich quasi entgegengelaufen um den Häuserblock, sage ich mal, und würden sich ja dann wieder treffen. Und haben sich auch getroffen, haben aber den Täter halt nicht gesehen und folglich muss der Täter in irgendein Gebäude auf dieser Route gegangen sein, da aber alle anderen Gebäude bis auf dieses Ramen-Restaurant zu hatten, kann er nur dort hineingegangen sein. Sie sind halt dann auch in das Ramen-Restaurant rein, haben aber wohl den Täter dort nicht angetroffen und seitdem sind die der Meinung, der Täter kehrt immer wieder zum Tatort zurück, deswegen kehren auch wir immer wieder in dieses Restaurant zurück und ja, bis jetzt haben sie den Täter denn leider nicht gefunden. Sie erzählen dann halt noch ein bisschen, was das für ein Täter ist und dass er angeblich einen Schlauch geschwungen haben soll und der vielleicht die Tatwaffe war oder ob da irgendwie was mit dran war, weiß ich nicht. Und ja, soweit zum Fall. Es gibt dann noch ein paar andere Informationen und zwar erzählt Naeko dann von einem Freund von ihr, soweit ich das weiß. Ja, Naeko erzählt von einem Freund, den sie sozusagen kennt, der sich da auch so ein bisschen, glaube ich, mit auskennt. Und Sera erzählt dann wieder was von ihrem Bruder, von dem wir ja schon gehört haben. Und ja, dann kommt es auch zu einer interessanten Szene, in der die beiden dann halt mit der jeweiligen Person telefonieren und ja, das ist auch sehr interessant, da erwartet uns, denke ich mal, noch einiges. Aber wurde es schon abschließend geklärt, wer der Bruder ist? Abschließend geklärt wurde es noch nicht, aber... Ich denke, es wurde wieder recht deutlich drauf verwiesen, aber ja, zu 100% fest steht es ja noch nicht, nein, oder? Nein, zu 100% fest steht es noch nicht, aber man kann aber sich 90%. So seine Gedanken machen, wer es sein könnte. Also, wenn es nicht ganz überraschend kommt, dann wird es so sein, wie ich auch denke und wie vielleicht einige andere User sich auch schon eine Theorie gebildet haben, wer denn der Bruder sein könnte. Und meiner Meinung nach, ohne jetzt irgendwen zu spoilern oder so, meine freie Meinung, wir sind ja im Spoiler-Teil, ist es Shukichi Haneda, weil er halt sozusagen mit der bekannteste Charakter ist, der in letzter Zeit aufgetaucht ist. Ja, da sind wir einer Meinung, ja. Ja. Naja, aber wer letztendlich der Bruder ist, wer letztendlich der Täter ist, ob der Täter gefunden wird, das erfahren wir dann halt in den nachfolgenden Kapiteln dann noch. Ich habe jetzt eben kurz so die Story erzählt, den Grundstock erzählt, worum es geht und ja, gehe dann auch gleich mal zur Bewertung über, denn ich fand den Fall ja in vielerlei Hinsicht sehr gelungen. Einmal halt schon, wie anfangs erwähnt, weil wir wieder ein bekanntes Setting haben, wo wir schon mal waren. Wir treffen bekannte Leute wieder und dann gibt es halt diesen Fall mit dem Täter, der irgendwie verschwunden ist und von dem nicht klar ist, wie er denn sein Opfer umgebracht hat. Irgendwie, ob er das wirklich nur mit dem Schlauch gemacht hat oder nicht, man weiß es nicht. Und dann die Diskussion um Seras Bruder. Also wirklich sehr spannend in dem Fall und ja, ich würde sagen, ich vergebe eine Bewertung von 4 von 5 Schläuchen. Also ich empfehle den Fall auf jeden Fall. Entweder wenn man Fan der Krimi-Story ist oder ein Fan der Haupthandlung oder beides. Also es ist auf jeden Fall, irgendwo ist immer ein bisschen was dabei, was einen interessiert. Ja, mir hat der Fall auch sehr, sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also als ich erfahren habe, dass es wieder in das Ramen-Restaurant geht, konnte ich mich kaum halten vor Freude, denn der Fall hat mir damals sehr gut gefallen. Das war für mich einer der einprägsamsten und besten Fälle aus den 70er-Bänden. Demnach habe ich mich da sehr gefreut, dass er wieder zurückgeht. Und Aoyama macht sowas ja recht selten, dass er alte Charaktere oder Orte nochmal neu belebt. Hatten wir gerade schon gesagt, Yonehara ist so ein Beispiel, ein gutes Beispiel. Oder jetzt eben auch das Ramen-Restaurant von Ramen Ogura mit dem zum Sterben köstlichen Ramen. Demnach möchte ich hier zu den vollen 5 von 5 Ramen-Schüsseln gehen und vergebe die volle Punktzahl, weil mir das sehr, sehr, sehr gut gefallen hat. Auch, dass es wieder ein paar Hinweise gibt auf den Bruder von Sera. Das ist doch immer wichtig, dass es da auch ein bisschen vorangeht, dass Aoyama uns da nicht vergisst mit der Haupthandlung. Ja, also grandios. Ich könnte sterben vor Freude. Ja. Ja, warum auch nicht, ne? Fragt sich, was dann, ja, wie er es sozusagen weiterentwickelt. Ob er dann jetzt den Schritt macht und es mal komplett aufklärt oder ob er jetzt dann wieder in die Rumschiene geht und Seras Bruder erstmal wieder ruhen lässt. Tja, das ist dann die große Frage. Ich meine, Rum steht noch im Raum, Scotch steht auch noch im Raum. Da hatten ja auch viele vermutet, dass Scotch Wataru Date sein könnte. Hm. Aber das hat Aoyama schon im Interview bestätigt, dass das nicht der Fall ist. Also Scotch und Wataru Date sind nicht dieselbe Person. Also da dürften die Spekulationen auch noch hoch hergehen. Aber ja, warum ja sowieso, da ist ja Hyoe Kuro da ja gerade erst aufgetreten in den paar letzten Kapiteln. Oh, ist auch schon ein bisschen her mittlerweile. Der wird ja da als heißer Kandidat gehandelt. Ob er es dann ist, muss man dann auch sehen. Ich denke, Aoyama wird in den nächsten Wochen wieder stärkt darauf setzen, da wieder ein bisschen die Identitäten rauszuklopfen, sage ich mal. So muss man es ja nennen. Von Schütteln kann ja nicht die Rede sein, da passiert ja nichts. Ja, wobei ich das überlegt hatte, also jetzt, wo ich den Fall mit dem Bruder gelesen habe, habe ich gedacht, oh, geht es jetzt vielleicht gerade auch im Gedanken an die Umstrukturierung der Shonen Sunday ein bisschen rasanter zu in der Story? Also kommt er schneller zum Punkt? Boah. Ich würde sagen, das ist eigentlich so wie immer, oder? Naja, ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, dass es irgendwie momentan recht schnell vorangeht, dass wir ein bisschen viel oder ein bisschen viel mehr als früher mit der Organisation zu tun haben, was mich natürlich sehr freut. Vielleicht hat Aoyama ja gemerkt durch seine Krankheit, oh, ich muss langsam ein bisschen aufholen, reinhauen. Ja, so wie gesagt, also wir sind ja jetzt durch mit der, ich kann ja jetzt ein bisschen erzählen. Also ja, Spoiler los. Komm, hau alles raus, was du erzählen möchtest. Die Zuhörer wollen das wissen. Ja, also wie gesagt, also ich fand es schon sehr deutlich, als es dann halt darum ging, dass Naeko und Sera mit jemandem telefoniert haben, habe ich gedacht, okay, jetzt gibt's schon so, ne, dann. Aber und dann, dass man dann aber auch noch gesehen hat, wer, also mit wem sie telefoniert haben und dass Shukichi dann am Ende zu einer Person gesagt hat, ja, warte mal, da ruft noch jemand anders an und drückt die Person dann weg. Ja. Also, das war ja nun wirklich, fand ich, überdeutlich. Also mit so viel Information habe ich in dem Moment überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, es kommt, ja, ich rufe eben jemand an, ja, ich rufe auch jemand an, so wie bei dem Fall damals mit der Brücke, genau, ja. So, in die Richtung habe ich gedacht. Aber das ist dann wirklich noch jemand zu sehen. Also das fand ich sehr deutlich. Deswegen diese rasante Entwicklung. Vielleicht ist das ja auch nur eine Finte von Aoyama und das war gar nicht so, wie es dann dargestellt wurde. Das ist ja immer so eine Sache. Ich meine, bei dem Wermut, was du gerade sagtest, wo Wermut auf der Brücke stand und mit Bourbon telefoniert hat und Sera, Okia und Amuro gleichzeitig ans Telefon gingen oder irgendwas am Ohr hatten, das war ja auch so ein Fall, wo alle dachten, okay, ja, was ist denn jetzt hier? Wobei mittlerweile ja schon recht klar, ich sag mal, recht klar ist, dass Sera damals mit ihrem Bruder telefoniert hat und Okia, weiß man nicht, wo der seine Wanzen versteckt hatte. Also, ja, das ist Mysterium ist ja mittlerweile ja ein bisschen gelöst. Ja, also, könnte man meinen. Zu einem Drittel kann man sagen. Ja. Naja, werden wir dann ja sehen, wie es denn in den nächsten Kapiteln passiert. Vielleicht kommt da wieder ein Campingfall, der war auch mal wieder fällig. Na, nee, bloß nicht. Ja, mal sehen. Ja gut, dann war es das für den heutigen News-Podcast. Ich bedanke mich an alle, die bis hierher tapfer durchgehalten haben fürs Zuhören. Verweise noch auf unsere sozialen Kontaktmöglichkeiten. Twitter.com/ConnerNews, Facebook.com/ConnerNews, Instagram.com/ConnerNews, YouTube.com/ConnerNews. Auf ConnerCast sind wir zu finden als iTunes. Nee, andersrum. auf iTunes sind wir zu finden als ConnerCast. Wir haben ein Wiki, ConnerWiki.org, ConnerForum.org ist unser Forum, ConnerNews.org ist der Newsblog und dort könnt ihr auch den ConnerCast hören. Ich bedanke mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bleibt sicher! Jo, macht's gut und ja, viel Spaß weiterhin bei Conan Krimi-Sommer. Tschüss und viel Spaß weiterhin bei uns im Forum, Newsblog und was Philipp eben sonst noch so genannt hat. Genau. Und nicht vergessen beim Wiki, nicht mehr Episode 001 einnehmen. Das ist jetzt falsch. Das wird kontrolliert. Das wird kontrolliert, ja. Wir kontrollieren, wie viele Leute den Support anrufen. Unter 01378. Nee, keine Ahnung. Wir haben keine Telefonnummer. Oh, schade. Wir können ja deine rausgeben. Ja, genau. Schreibt eine Mail an ps@detektivconnen-wiki.com. Pass auf, das mache ich jetzt wirklich. Genau, alle. Das ist wirklich. Ja, das ist wirklich so. Jetzt kriege ich 300 Mails. Ja. Das Wiki funktioniert nicht. Was habt ihr denn da gemacht? Wie dumm seid ihr denn? Löscht einfach hier die ganzen Artikel. Ja. Ich glaube, du wirst es doch bereuen, da musst du sie umändern.